Bin kurz davor, jetzt alles zu beenden. Unser gemeinsames Leben und den Weg allein zu gehen. Unsere 7,5 Jahre einfach wegzuschmeißen. Denn was bringen mir die ganzen Jahre? Weil seit Monaten bin ich mal wieder nur noch am Leiden. Wir reden ständig, doch bringt tut es nichts. Die dunklen Wolken rauben uns das Licht. Ewig heißt es, ich werde alles ändern. Doch es hat keinen Sinn, dich zu verändern. Ich frage mich, was ich heute für dich bin. Du warst einmal mein absoluter Hauptgewinn. Aber bist die Treppe zu schnell runtergestiegen. Jetzt ist es kurz davor, dass wir uns verlieren. Dabei sollte ich dich einst so lieben. Aber die Luft ist raus, alles nur noch eintönig. Er sagt mir, ist das Kämpfen überhaupt noch nötig? Sag mir, lohnt es sich jetzt noch zu kämpfen? Mit Blut, Schweiß und Angst mal wieder in den Händen. Sag mir, was ich heute ja noch für dich bin. Ein Niemand oder doch noch der Hauptgewinn. Lass uns einfach mal nicht, ja nicht so hängen. Sag mir, lohnt es sich ja noch zu kämpfen? Sag mir, lohnt es sich jetzt noch zu kämpfen? Mit Blut, Schweiß und Angst in den Händen. Er sagt mir, lohnt es sich jetzt noch um uns zu kämpfen? Ich habe Blut vom Kämpfen ja jetzt in meinen Händen. Frage mich, macht das alles hier noch einen Sinn? Oder ob ich ohne dich einfach glücklicher dran bin? Von heute auf morgen sollte alles nachlassen. Ich beginne dieses Leben gerade zu hassen, weil ich jeden Tag aufs Neue um uns wieder kämpfe. In der Hoffnung, dass ich es in die Richtung lenke. Aber du kämpfst immer wieder ja dagegen an. Machst dicht und lässt mich nicht mehr an dich ran. So kann es doch nicht mehr lange weitergehen. Entweder wir schaffen es oder jeder muss jetzt gehen und alleine im Leben jetzt klarkommen und stehen. Ich habe langsam keine Kraft jetzt mehr. Sag mir, warum machst du es uns wieder so schwer? Kennst du unseren Schwur und den anderen nie mehr? Sag mir, lohnt es sich jetzt noch zu kämpfen? Mit Blut, Schweiß und Angst mal wieder in den Händen. Sag mir, was ich heute ja noch für dich bin. Ein Niemand oder doch noch der Hauptgewinn? Lass uns einfach mal nicht, ja nicht so hängen. Sag mir, lohnt es sich jetzt noch zu kämpfen? Sag mir, lohnt es sich jetzt noch zu kämpfen? Mit Blut, Schweiß und Angst wieder in den Händen.